Kapitel 8 – Eine neue Arbeit. So ein Schock. Allein in einer Zelle. Was soll aus Oma werden, habe ich gedacht. Und was aus mir? Der Film halb fertig. Und Marion? Marion hat mich gerettet. Ich bin wieder frei. Huberts musste auf die Wache. Nach ein paar Stunden war er wieder draußen. Aber jetzt hat er einen Prozess am Hals. Unsere Arbeit bei Cologne TV haben wir natürlich verloren. Nur René Schmitz ist geblieben. Der hat ja nichts mit der Geschichte zu tun, hat Huberts erklärt. In Wahrheit braucht er ihn für die Sendung. Das Publikum liebt René. Und so einen Moderator findet Huberts nicht von heute auf morgen. Mädchen wie dich gibt es Tausende, hat er zu Marion gesagt. Sie hat nicht geantwortet, sondern ist einfach gegangen. Am selben Tag hat sie in der Stadt eine Arbeit gesucht und auch sofort etwas gefunden. Sie ist jetzt Verkäuferin in einer eleganten Boutique in der Schildergasse. Kein Traumjob, hat sie gesagt. Und die Chefin ist eine hysterische Kuh. Aber es ist ja nur provisorisch. Für mich war es nicht so leicht, etwas zu finden. Ich arbeite jetzt in einem kleinen Café am Bahnhof. Wir öffnen schon um 6 Uhr morgens. Aber ich bin ja schon immer früh aufgestanden. Und nachmittags habe ich Zeit für den Film. Gestern Nachmittag habe ich René Schmitz getroffen. Unglaublich, sagt er, was der Huberts da mit dir inszeniert hat. Am Ende der Saison suche ich mir etwas anderes. Das habe ich ihm auch schon gesagt. Für so einen Typ will ich nicht arbeiten. Da hast du recht, Schmitz. Am besten Cologne TV macht zu. Ohne uns steht Huberts blöd da. Sonntag, 10. September. Heute haben wir die letzte Szene gedreht. Einen Monat haben wir noch. Dann muss der Film fertig sein. Einsendeschluss für das Cologne Filmfest. Marion kommt immer erst abends zu mir, nach der Arbeit. Wir essen mit Oma. Dann sehen wir einen Film oder wir gehen am Rhein spazieren. Das ist kein Leben für dich, Marion, sage ich eines Abends zu ihr. Was meinst du? Fragt sie. Den ganzen Tag im Geschäft und abends mit Oma und mir. Kein Kino, keine Disco, keine Party. Mit Huberts? Was? Das weißt du doch selbst. Mit Huberts kannst du jeden Abend fein ausgehen. Interessante Leute kennenlernen, reisen. Bist du übergeschnappt? Das ist mir doch alles ganz egal. Das Wichtigste ist doch, wir sind zusammen. Wenn der Film fertig ist, wird alles anders, spreche ich weiter. Dann können wir ausgehen, einmal Ferien machen. Das ist wirklich nicht so wichtig, antwortet sie. Erzähl mir lieber vom Filmfest. Wie funktioniert die Auswahl denn? Ist es am Ende nicht doch wieder nur für Leute, die die richtigen Leute kennen und... Na ja, da gibt es eine Jury. Die sehen sich alle Filme an. Das sage ich doch, eine Jury. Wie viele Filme sind es denn? Ich glaube 150, 200. Und die besten 10? Bekommen die etwas? Nichts. Erstmal nichts. Aber diese 10 kommen ins Filmfestprogramm. Die Jury muss an das Publikum denken. Denn beim Filmfestprogramm, da kommt das normale Kinopublikum. Und was den Zuschauern am besten gefällt? Unter die ersten 10 müssen wir kommen. Das schaffen wir, ruft Marion aus. Die Arbeit in dem Café ist nicht anstrengend. Anstrengend ist es, nach Feierabend mit René Schmitz am Computer zu sitzen und den Film zu montieren. Oma findet es nicht gut, wie ich lebe. Mensch, Junge, sagt sie immer wieder. Du musst dich doch ausruhen. Ein paar Wochen noch, Oma. Dann sind wir fertig. Sie versteht mich nicht. Warum das alles? Fragt sie. Mein Vater, Ignazio, war ein einfacher Fischer. Wenig Geld, aber ein ruhiges Leben. Aber Oma, ein Fischer. Und du und Opa, ihr seid nach Köln gekommen. Ach, das ist etwas anderes. Ein ruhiges Leben, das ist nichts für mich, Oma. Versteh schon. Wie dein Vater. Der war auch so ein Idealist. Ein Träumer war der. Ich gebe ihr einen Kuss. Es ist Abend geworden. Der Mond scheint durchs Fenster. René geht und Marion kommt.